Sie wacht morgens auf und abends schläft sie ein. Zwischendrin passiert nicht viel, nur der Feed auf ihrem Screen. Sie rennt davon, doch der Alltag holt sie ein. Sie kennt nicht viel, das was sie will, ist wie die anderen zu sein. Ist das alles, macht es wirklich glücklich? Ist sie dann noch süchtig? Sie merkt, dass ihr was fehlt. Sie wartet auf die Antwort, hofft, dass jemand ankommt. Braucht die letzte Träne, doch nur wieder ist sie weg. Vielleicht nicht jetzt, aber irgendwann, ja, irgendwann ist ihr der Schmerz. Sie wartet auf die Antwort.